die Weimaraner. Es war von da ab sehr still auf dem Wolfshofe. Die Bäuerin kam langsam wieder zu Kräften, aber sie wurde lange nicht mehr die lustige Frau von ehedem. Sie blieb blass und in sich gekehrt und verjagte sich bei jeder Kleinigkeit. Der Bauer war auch anders geworden. Die Wut und der Ingrimm fraßen ihm das Herz ab. Er hatte es verlernt, bei der Arbeit zu flöten, und wenn er lachte, so war das, als ob die Herbstsonne einen Augenblick durch die Wolken kam. Es war auch keine Zeit zum Flöten und Lachen. Die Steuern nahmen immer mehr zu, Bettelvolk aller Art zog im Lande umher, Westfalen, Friedländer, Lipper, die bis dahin in Ruhe und Frieden gelebt hatten, aber jetzt mit dem weißen Stocke gehen mussten, weil ihnen die Mansfelder oder die Braunschweiger alles genommen und ihnen noch dazu das Dach über dem Kopf angesteckt hatten. Schrecklich war es, was die Leute zu erzählen hatten, mehr als ein Mensch aushalten kann, ohne verrückt zu werden. Harm traf mitten in der Heide eine Frau an, die sang und betete und lobte Gott für seine Güte. Er hatte das nicht mit ansehen können und sie mit auf den Hof genommen, wo sie halbwege wieder zu sich kam. Sie hatte auf einem guten Hofe gesessen, ihr Mann war zu Tode gequält, ihre drei Töchter und der kleine Junge auch. Da war sie übergeschnappt und in die Welt hineingelaufen. Sie aß wie ein Wolf und erzählte dazwischen. Es war grässlich anzusehen, wie sie dabei trockene Augen behielt, in einem Fort lachte und wieder betete und Gott zum Lobe sang. Der Bauer war froh, als sie ging, obzwar sie ihm von Herzen dauerte, aber die Bäuerin war ganz krank von dem geworden, was die fremde Frau erzählte, und dreimal fuhr sie in der Nacht in die Höhe und schrie und beruhigte sich erst wieder, als Harm ihre Hand nahm und ihr zusprach. Am anderen Tage war sie so elend, dass sie nicht aus dem Bette konnte, und jedes Mal, wenn eine Tür zuschlug, verjagte sie sich. Seit der Zeit verbot der Bauer es seinen Leuten, von dem zu reden, was in der Welt vorging. Soweit es sich machen ließ, blieb er auf dem Hofe und ließ die Feldarbeit den Knechten. So sauer es ihm auch ankam, er zwang sich zum Lachen und Flöten, denn er merkte, dass das der Frau gut tat, und bei Kleinem wurde es mit ihr besser. Wenn sie dann abends den Jungen zu Bett brachte und der redete Korn und Kaff durcheinander und quiekte und lachte, dann konnte sie auch wieder mitlachen. Aber es war doch nicht mehr das Lachen, das sie früher hatte und bei dem es den Bauern immer ganz heiß unter dem Brusttuche wurde. Ihr Vater, der sich jetzt viel auf dem Wolfshofe blicken ließ, gab sich alle Mühe, sie mit seinen Dummheiten aufzumuntern, aber es war und blieb doch nur ein halbes Werk. Da das Auspressen und Plündern und das Quälen und Martern kein Ende nahm, hatten die Bauern rund um das Bruch miteinander abgemacht, sich gegenseitig Bescheid zu geben, damit das Vieh und die Frauensleute geborgen werden konnten. Alle paar Wochen musste einer der Knechte losjagen, wenn von irgendwo schlimme Post kam, oder die Ödringer trieben Hals über Kopf ihr Vieh in den Burgwall mitten im Buche und ließen ihre Frauen und Mägde so lange in den Plaggenhütten, bis die Luft wieder sauber war. Seinen besten Knecht hatte der Wolfsbauer dabei eingebüßt. Er war zum nächsten Dorfe geritten, um anzusagen, dass ein Haufen Weimarscher Kriegsknechte auf dem Weg war. Am anderen Tage war der Schimmel wieder da, aber mit Blut auf dem Rücken und einem Streifschuss am Halse. Katz aber kam nicht wieder. Bis dahin hatte der Wolfshof unter dem Krieg weniger ausgestanden als die anderen Höfe in Ödringen, weil er zu sehr abseits lag. Auch Landstreicher fanden sich selten deshalb ein. Da kam an einem Herbstmorgen, als es über Nacht zum ersten Male gefroren hatte, ein Zigeunerweib angebettelt, das ein halbnacktes Kind an der Brust hatte. Uhlens Vater wollte den Hund auf sie loslassen, aber seine Tochter und der Bauer wehrten es ihm. »Vater«, sagte die Bäuerin, »sie hat ein Kind an der Brust und sieht halb verhungert aus.« Der Alte brummte, als sie der Frau warme Milch, Brot und getragene Kleider gab, und der Altvater Wulf, der nicht mehr viel sagte, seitdem er sich auf die Leibzucht begeben hatte, meinte, »Wenn dich das Mann nicht gereuen wird, Mädchen.« Am Nachmittag kamen 30 Weimaraner unter einem Offizier auf den Hof. Mitten über die Heide, wo kaum ein Weg war, kamen sie, und der Altvater sagte, »Da haben wir es schon.« Sie verhielten sich ziemlich anständig, weil es ihnen an Wurst und Brot nicht fehlte, und der Offizier darauf sah, dass sie nüchtern blieben, weil sie noch einen großen Marsch vorhatten. Aber ob der Bauer sich noch sehr sträubte, er musste zwei Gespanne herleihen, und weil der Knecht von einem Pferd geschlagen war und ein steifes Knie hatte, musste Harm selber mit, so schwer ihn das auch ankam. Anfangs hieß es, seine Pferde würden bloß bis Burgdorf gebraucht. Aber als man auf der hohen Heide war, kam ein Zigeuner angelaufen, sprach mit dem Führer, und der Zug schwenkte nach Wetmar ab, wo zwei Wagen mit Hafer standen, die Wulf weiterbringen sollte. Es war schon meist Abend, als sie in Bissendorf ankamen. Da ging es wild her, alles lag voll von weimarschen Truppen, und es war ein Gebrüll und Getue, dass Wolf ganz dumm zumute wurde. Der Wirt und die Wirtin sahen aus, als wenn sie aus dem Grabe geholt waren. Der Magd hing das Haar lose um den Kopf, und Brusttuch und Hemd waren ihr kurz und klein gerissen, und die Kinder saßen auf einem Haufen hinter dem Backhause und streichelten den Hund, den einer von den Kerlen totgeschlagen hatte. Bei ihnen saß der Knecht, hielt sich die Seite und spuckte Blut, denn er hatte einen Kolbenstoß in die Rippen bekommen, weil er sich für die Magd aufgeschmissen hatte. Wulf wartete und wartete, denn der Offizier hatte ihm gesagt, seine Pferde kriegt er wieder. Es war meist Mitternacht, da gab Wulf für einen Soldaten einen Krug Bier aus, damit der Mann den Offizier an sein Wort erinnern sollte. Gerade wollte er seinen Geldbeutel wieder einstecken, da wurde ihm der aus der Hand gerissen, und ehe er sich versah, lag er vor der Türe. Er griff nach seinem Messer, nahm sich aber zusammen und wartete, bis der Offizier schlafen gehen wollte, und als ein langer Mann, den die anderen Herr Oberst anredeten, ihm in den Weg kam, nahm er seinen Hut ab und fragte, ob er jetzt nicht seine Pferde bekommen könne. »Maul halten!« schnauzte der Offizier. »Was gehen mich seine Pferde an, dummes Bauernvieh?« Wulf würgte es im Halse, aber er hielt sich zurück. »Herr Oberst, der Herr Offizier hat es mir fest und heilig versprochen, dass ich meine Gespanne wiederhaben soll«, sagte er. Und er wunderte sich selbst darüber, dass er das so ruhig sagen konnte. Der Offizier bekam einen roten Kopf. »Ist er verrückt, dreckiger Lümmel?« schrie er ihn an. »Ist er verrückt? Stellt sich der Kerl vor mir in den Weg? Weg da!« Und als der Bauer nicht sofort Platz machte, schlug er ihn mit den langen gelben Stulphandschuhen, die er in der Hand trug, in das Gesicht, dass es knallte, und ging an ihm vorbei. Wulf blieb wie ein Stock an der Wand stehen. Er hörte es kaum, dass ein Trossknecht ihm sagte, »Krieg ist Krieg und hin ist hin. Tröste dich, wie ich es getan habe. Ich hatte auch einmal Haus und Hof, und jetzt bin ich froh, wenn ich Brot und Bier habe.« Er ging in den Grasgarten, setzte sich auf einen schrägen Baum. Es war eine sternenklare, kalte Nacht, aber der Bauer merkte die Kälte nicht. Er aß sein Brot und seine Wurst so ruhig wie immer, trank seinen Schnaps und überlegte, was zu machen war. So saß er da, bis es an zu schummern fing und es im Hause wieder laut wurde. Die Magd, die Wasser aus dem Hofe holte, rief ihn an, weil er eine Schüssel Suppe essen sollte, und das tat er auch. Der Trossknecht kam auch in das Haus, und Harm brachte aus ihm heraus, wo es hingehen sollte, und auch, dass der Mann, der ihn geschlagen hatte, ein leibhaftiger Satan und Menschenschinder war. »Der kann dabei stehen und sich hügen, wenn sie ein Mädchen zu Tode quälen«, erzählte der Knecht und gab einige Stücke zum Besten, dass es dem anderen kalt und heiß durcheinander über den Rücken lief. Als er weg war, machte der Wulfsbauer sein dümmlichstes Gesicht und ging kalt hier, bald dahin, gleich als wüsste er nicht, wo er vor Langeweile bleiben sollte. Auf einem Fensterbörd lag ein Pulverhorn und ein Kugelbeutel. Als niemand hinsah, warf er beides über den Zaun unter den Hollerbusch. Dann sah er sich so lange um, bis er die Büchse fand, und die besorgte er auch beiseite. Zuletzt traf er den jungen Offizier, der bei ihm auf dem Hofe gewesen war. Er bat ihm, ihm die Pferde wieder zu beschaffen. Der junge Mensch, der den Abend zu viel getrunken und sein ganzes Geld verspielt hatte, zuckte die Achseln und ging an ihm vorüber, ohne ein Wort zu sagen. Als Harm ihm nachging und ihm sagte, »Ihr habt es mir doch versprochen«, schrie er, »Hast du noch nicht genug? Scher dich zum Teufel!« »Wenn nicht, denn nicht«, sagte der Bauer vor sich hin, ließ sich noch einen Teller Brotsuppe und ein Stück Trockenbrot schenken, denn der Wirt sagte, »Dein Geld haben die Schweine ja doch bei mir versoffen.« Als die Luft rein war, steckte er das Pulverhorn und den Kugelbeutel ein, nahm die Büchse unter seinen Mantel, sah sich um, ob ihn auch niemand gewahr wurde, und dann drückte er sich von einem Baum zum anderen, bis er weit genug weg vom Kruge war und in die Heide kam. Er war ganz ruhig. Er wusste, wie er sich bezahlt machen wollte. Ganz langsam ging er, sich immer in Deckung halten, im großen Bogen in Bruche zu und nach der Straße hin, und da suchte er sich eine Stelle, wo lauter Torfstiche waren, so dass kein Reiter dort durch konnte. Da wartete er, bis es Zeit für ihn wurde. Hinten in der Heide fiel ein Schuss. Im Moore war ein Birkhahn am Prahlen, ein Fuchs kam quer über die Straße, kriegte Wind von den Bauern und machte kehrt. Krammetsvögel fielen zu Felde, Mäuse piepten in den Ellernbüschen, eine Elster flog über ihn weg. Da blies im Dorf ein Horn, einmal, zweimal und ein drittes Mal. »Jetzt, jetzt«, dachte Harm. Es dauerte nicht lange, und er hörte das Gepolter der Wagen, das Klappen der Peitschen, ein Pferd wieherte, eine Stute, ein Hengst antwortete und dann alle anderen. Der Trompeter blies ein lustiges Stück, die Reiter sangen, schön hörte sich das an. Wolf kannte das Lied, er pfiff vor sich hin, lachte und dachte, gleich, gleich.